Leon Hendricks ist der kleine Bruder von Jimmy und tut heute das, was Jimmy schon immer von ihm wollte. Er arbeitet als Musiker, er nimmt eigene Songs auf und spielt zusammen mit dem Hendricks-Kopisten Randy Hansen Konzerte. Jahrzehntelang hatte Leon Hendricks mit Drogen und Knast zu tun. Aber er hat die Kurve gekriegt und erinnert sich heute gern an seinen großen Bruder. Renate Maurer hat Leon Hendricks für ihre Sendung aus dem Jahr 2012 getroffen. People still call me Jimmy. I go up the street here to my little office. And you go, what's up, Jimmy? Die Leute hier auf dem Weg zu meinem Office nennen mich alle Jimmy. Hey Jimmy, wie geht's? Wieso? Ich bin doch Leon. Sogar meine Freunde nennen mich so, aus Versehen. Und vor ein paar Monaten in London auch Jimmys Freunde. Jimmy, toll, dich wiederzusehen. Und ich, wie viel LSD hast du denn genommen? Wenn sie mich sehen, ist es so, als ob sie wieder Jimmy sehen. Sie wollen mich umarmen. Es ist verrückt. Jimmy ist so allgegenwärtig. Eine mächtige Quelle, wie Mozart und Beethoven. Es ist Freitagabend in Berlin, kurz vor 10. Eine magisch schöne Oktobernacht. Die Gehsteige auf dem Weg zur U-Bahn übersät mit gelben, dreizackigen Ahornblättern. Nächster Bahnhof zur Deutscher Garten. Übergang zur U-Bahnlinie U2, zur S-Bahn und zur Regionalbahn. Ich bin unterwegs zu Hendricks. Zu Leon Hendricks, dem kleinen Bruder des großen Jimmy. Heute Abend wird er im Jazzclub Quasimodo auftreten, in einem Tribute-Konzert des Gitarristen Randy Hansen. Randy, aus Seattle wie Jimmy und Leon, aber von weißen Eltern, genießt bei uns den besten Ruf als Hendrix-Interpret und Wiedergänger. Mit seiner Band fabriziert er einen erstklassigen Hendrix-Sound. Wer aber kennt bei uns schon Leon Hendricks? A very special person out here right now. It's Leon Hendricks. Leon, geboren fast 6 Jahre nach Jimmy, spielt Gitarre aber nicht besonders gut. Schon gar nicht wie ein zweiter Hendrix. Auch seine Stimme klingt ganz anders. Auf seiner ersten Deutschland-Tournee mit Randy hat er ihm klugerweise das Gitarrespielen überlassen und singt nur. Die alten Klassiker, Hey Joe, Purple Haze, Red House. Er hat erst spät zur Musik gefunden, mit 50. Because I got married, got out of the army, Jimmy died. Nach Jimmys Tod habe ich geheiratet, 6 Kinder bekommen und war ständig am Arbeiten. Und dann, eines Nachts, die Kinder waren schon groß und ich unter Drogen, kam Jimmy im Traum zu mir oder in einer Vision und sagte, Leon, was tust du eigentlich? Wir sitzen im rosa Licht der Künstlergarderobe des Berliner Jazzclubs. Leon, im dunkelgrünen T-Shirt mit Jimmys Kopf in der Afrowolke auf der Brust. Er ist liebenswürdig und gut gelaunt. Jimmy, erzählt er, habe ihn aus dem Jenseits wachgerüttelt. Leon, what are you doing? Ich mache mit Drogen und mit Frauen rum und ich mache nichts aus meinem Leben. Seit der Trennung von meiner Frau. Ich musste etwas Kreatives machen und ich brannte darauf. Endlich habe ich meine musikalische Karriere verfolgt. Das wollte Jimmy schon vor 40 Jahren und ich habe es nicht getan. Aber jetzt tue ich es. Jimmy wollte mich 40 Jahre ago und ich habe es nicht getan. Aber ich tue es jetzt. Do they want me to do a sound check with that on my mic, or is he going to do it? Los Angeles im Dezember. Blauer Himmel und ein grandioses Licht bei Temperaturen um die 18 Grad. Die Grapefruit- und Limonenbäume an der Camaro Ave im hügeligen Viertel Los Feliz zeigen sich selbst zur Weihnachtszeit im frischesten Grün. Das Haus, in dem Leon mit seiner deutschen Freundin Jasmin wohnt, verschwindet fast hinter den gigantischen Dattel- und Königspalmen vor der Tür. Zur WG gehören Helmut, Jasmins allerbester Boyfriend aus München und zwei Pelztiere, zwei Hunde und zwei Katzen. Mit Jimmy ist Leon keine Sekunde lang zu verwechseln. Braune gelockte Haare, zum Zopf gebunden, Brille, Hipsterbart. Die Züge eher indianisch als afrikanisch. Von der Cherokee-Indianerin der Vorfahren und der heller getönten Mutter Lucille hat er mehr abbekommen als vom schwarzen Vater Al. Erstaunlich, wie geschmeidig er sich jenseits der Bühne in seinen schwarzen Jeans und Converse-Ton schon bewegt. Hey! Close that door! No, he doesn't have to. I know, but I wanted to get used to closing that door. That's true. I met Jasmine in 19... Wait up, Bumper! Wait up, Papa. Whoa. Hold on, let me think. Papa. It's been 13 years. Oh, you're right. I forgot about that whole 2000. Yeah, in 2000 we met. At an AA meeting. And then I fell in love. Vor 12 Jahren trafen sie sich in L.A. bei den anonymen Alkoholikern und verliebten sich. Und da war er gerade ein halbes Jahr clean und ich war ein Jahr clean und wir haben uns irgendwie gemocht und dann sind wir immer zu Meetings gegangen und das war ganz wunderbar. So war das damals. Jasmin kenne ich noch aus der Schulzeit in München. Wir waren beste Freundinnen. Sie studierte Psychologie in L.A. und kämpfte viele Jahre mit einer Alkohol- und Heroinsucht, während sich Leon der Kombination Crack und Alkohol verschrieben hatte. So I've been playing music ever since I met her. And I owe it all to her. She's my rock. You know, my rock. She keeps me steady, you know. And I appreciate it. Jasmin ist sein Felsen. Auch der feste Tagesrhythmus in der Cameron Ave, bestimmt von Jasmins täglichem Aufbruch zu ihrem Job als Psychotherapeutin in Beverly Hills und von Helmuts lässig hingezauberten Abendessen, tun Leon gut. Komm jetzt! Komm jetzt! Auch wenn es ihn immer wieder auf die Straße zieht, in sein sogenanntes Office oder wer weiß wohin. Als Kind schon trieb er sich mit seinem Aufpasser Jimmy bis spät nachts auf den Straßen und Feldern von Seattle herum. Yeah, we used to play in the fields and we used to go further than the fields. Jimmy would take off and we'd get in so much trouble because we wouldn't come back till nightfall because Jimmy was always on the move. Das war in den 50er Jahren. Und die Hendrix-Familie gehörte zu den Ärmsten unter den Armen im Viertel der Schwarzen, wo auch weiße und gelbe Einwanderer wohnten. Die Eltern, jung und schwere Trinker, ständig getrennt und wieder zusammen. Lucille, die Mutter, entflieht den ewigen Kampfszenen zu Hause gern ins Nachtleben und stirbt mit 32 an einem Milzriss. Vater Al, schon seit der Scheidung der Alleinerzieher, kommt von der Schicht und Kneipe erst um Mitternacht nach Hause. Manchmal auch gar nicht. Ja, also die Kindheit war in einer Art knallhart, wie wir das eigentlich in Deutschland gar nicht kennen. Die haben gewohnt in einer großen Armut, in so einer Hütte. Das ist so eine Hütte gewesen. irgendwie. Das sind gar keine richtigen Wände. Und in Seattle ist ja oft das Wetter sehr schlecht und es regnet und es ist kalt. Und die hatten da teilweise längere Zeit keine Elektrizität, also kein Licht, keine Heizung und eigentlich auch kein Essen, kann man sagen. Und die Kinder, die kamen von der Schule nach Hause, ungefähr um dieselbe Zeit, wo der Vater weggegangen ist von zu Hause. Und er hat ja auch gearbeitet als Gärtner. Und die Kinder waren allein, hungrig und haben immer auf ihn gewartet und er hat sie auch geschlagen. Leon selbst hat eine viel angenehmere Version seiner Kindheit parat. Er sitzt vergnügt am großen Esstisch im Wohnzimmer und erzählt von den vielen Ersatzmüttern in Lucilles Verwandtschaft und großherzigen jüdischen Nachbarinnen, die Hendrix-Boys mit Matzeknödelsuppen durchfütterten. Selbst wenn die Sozialarbeiter anrückten, klingt das bei ihm wie Jimmys und Leons lustige Abenteuer. The social workers came around and they were always knocking on the door and my dad said, don't answer the door. But nobody. Die Sozialarbeiter kamen und klopften immer an die Tür. Und Dad sagte, ihr macht niemandem auf. Also versteckten Jimmy und ich uns wochenlang im Haus, weil sie immer an die Tür klopften. Und bald darauf klopften die jüdischen Nachbarinnen an. In unserem Viertel hatten sie die Schwarzen und Juden zusammengesteckt. Hier ist Mrs. Magwood von gegenüber, Jungs. Wollt ihr ein bisschen Brathuhn, ein bisschen Eiscreme und wir, yeah. Und die Frauen sagten, los Jungs, runter mit den Klamotten, ihr werdet jetzt gewaschen, ihr kriegt jetzt was zu essen, ihr nehmt jetzt ein Bad. Und wir, okay. Ich glaube, er möchte einfach bestimmte Dinge verklärt sehen. Das ist auch teilweise typisch für misshandelte Kinder, die von einer so besonders harten Kindheit herkommen, wie er das ist, dass die manche Menschen oder manche Umstände irgendwie so beschönigen für sich selber. Wie er auch von der Mutter immer so redet, als wäre sie so eine Traumgestalt, so eine Heilige, mit so irgendwie fast wie mit Heiligenschein. So sieht er sie in seiner Erinnerung. But my mom and my dad had different ideas of success. Meine Eltern hatten unterschiedliche Lebensauffassungen. Mama hatte immer Boyfriends und sah scharf aus und trug Diamantringe. Mama ging aus und nach New York und kam zurück. Ich kann heute noch ihr Parfum riechen. Come back, be all pretty, smell. I still smell her. I can smell her to this day. Sie war so hübsch, immer so schön angezogen und mein Dad war sauer deswegen. Sie konnten einfach nicht miteinander. But they couldn't get along. They just couldn't get along. Aber man weiß natürlich, dass die Mutter Alkoholikerin war und dass sie einfach fast nicht da war. Und zwar schon seit der Leon etwa so 2 Jahre alt war. Der Jimmy hatte seine Mutter in den ersten Lebensjahren. Also in der Psychologie sagt man, dass die ersten 3 Lebensjahre oder die 3 bis 6 Lebensjahre formend sind. Und die waren beim Jimmy eigentlich ganz gut. Da war Vater Al noch im Koreakrieg. Und der kleine Jimmy wuchs bei Lucille, Tante Dolores, den Großmüttern und anderen guten Seelen der schwarzen Community auf. Als Leon 1948 zur Welt kommt, ist Els Freude riesengroß. Aber schon ein Jahr später tobt wieder der Kampf zwischen ihm und Lucille. 4 weitere Kinder werden mit Behinderungen geboren und vom Vater in Pflegefamilien gegeben. Die Familie wohnte damals in einem einzigen Zimmer und Jimmy schlief im Wandschrank. Der wurde für die beiden Brüder zum Rückzugsort, wenn die Eltern stritten. In fact, when I was a child, when I heard my dad and mom arguing. Als Kind, wenn Dad und Mom Streit hatten, zog mich Jimmy immer in den Wandschrank und sagte, ganz ruhig bleiben, lass uns hier spielen, die sind mit sich beschäftigt. Und bald darauf war Mama fort und Dad in seinem Unglück. Baby Dog, come here, Tux. Es reicht ihm jetzt. Genug gefragt. 17 Minuten sind lang genug. Mit Tux, dem Kater, verschwindet er nach oben. Und bald darauf ist er zur Tür raus, wie ein Kind, das endlich ins Freie will zum Spielen. Und wer weiß, ob man ihn heute nochmals vors Mikrofon kriegt. Dumm nur, dass er in 2 Tagen schon wieder weg will nach Las Vegas und Seattle. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. First of all, Jimmy wasn't into music. Anfangs hat Jimmy Musik nicht interessiert. Er war Künstler. Er zeichnete den ganzen Tag, aus Langeweile. Und dann gab er auch mir Papier und Stift. Er spielte Luftgitarre mit dem Besen und imitierte Elvis und Chuck Berry. Er übte und ich zeichnete und zeichnete und er spielte und spielte. Der Vater rastete aus, wenn er seinen Sohn beim Gitarrespielen erwischte, erzählt Leon. Für Jimmy, der sich nach Lucilles Tod extrem in sich zurückzieht, wird die Musik zur Rettung und Obsession. Mit seiner weißen Supra Ozark auf dem Rücken zieht er wie Johnny Guitar durch das Viertel und spielt mit jedem Musiker, der ihm über den Weg läuft. Leon dagegen bleibt bei den falschen Freunden hängen. For some reason, I did a lot of bad things. Ich habe eine Menge krumme Dinger gedreht. Ich war jetzt ein Spieler, berühmt in Seattle. Dann geriet ich in diesen ganzen Underground-Shit. Ich verkaufte Drogen, Christmas Trees, das waren so Nebeneinkünfte, und Black Beauties, das ist ein Beruhigungsmittel, und Speed. Und wir fingen mit Einbrüchen an, in großen Laboratorien. 5 Millionen Speed, Crisscross, 5 Kisten. 5 Millionen Speeds, Crisscross, we call them. You know, 5 boxes. Er springt auf. Es reicht ihm wieder. Er muss mal kurz raus ins Freie. Und ich muss wieder auf der Lauer liegen, um noch ein Stück Interview zu bekommen und noch eins, bevor er endgültig aus L.A. verschwindet. Es ist Samstag und wir sind auf dem Weg vom Tierarzt nach Hause. Tux ist wieder in Ordnung, aber er weiß es nicht und beschwert sich weiter in seinem Katzenkorb. Im Jahr 1969 schrieb Hendrix für Leon den Song It's Too Bad. Zu schade, dass mein Bruder heute nicht hier sein kann. Einen traurig schönen, einen besonderen Blues, in den er seine ganze Liebe und Zärtlichkeit für den kleinen Bruder hineinlegte. Damals plagten ihn heftige Schuldgefühle, weil er Leon einmal zum Teufel geschickt hatte, als der ihn um Hilfe bat. Leon hatte sich bald darauf bei der US Army verpflichtet, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs. Und einmal kam er zu mir nach Hause. Und ich war irgendwie daneben. Und hab ihn heftig weinend weggeschickt. Zwei Jahre vorher, als Jimi Hendrix mit seiner Band Experience von London aus Amerika eroberte, hatte es Leon zu einem versierten Ganoven gebracht. 18, 19 war er damals. Ein hübscher Kerl, der mit Geld um sich warf und dem sich die Mädchen an den Hals warfen. Erst recht, als ihn Jimmy mit auf seine Tournee durch Kalifornien und Kanada nahm. Leon, was ist dein Plan? Was willst du tun? Hatte er ihn immer wieder gefragt. Ich sag, Bruder, sag mir bloß nicht, du bist hierher gekommen, um mich abzuzocken. So wie es alle hier tun. Und er sagte, nein, nein, Bruder Jimmy. Ich will so ein Leben führen wie du. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Für Bruder Leon war es damals viel reizvoller, den Gatekeeper für die Groupies zu spielen, als ein Instrument. Ich hatte eine Limousine, wohnte in einer Suite im Beverly Hilton Hotel und jedes Girl in Hollywood kam zu mir, um Jimmy zu kriegen. Ich fühlte mich super. Als junger Kerl mit einem Schlitten, einem Tisch im Whiskey A Go Go und den ganzen Mädchen, die sich um mich und Jimmy scharten. Das nützt man natürlich aus. You know, I couldn't help it. I'm a young kid, you know. Und er kam zu mir und bat mich um Hilfe. Und ich sagte, Mann, geh zur Hölle auf deinem Gaunerweg. Und ich schätze, sie werden ihn heute in den Krieg schicken. Als Jimmy den Song schrieb, stand Leon kurz vor dem Einsatz in Vietnam. Aber Leon hatte Glück. Im letzten Moment wurde seine Einheit zur Basis zurückbeordert. Als Jimmy 1970 in London starb, war Leon 22 und saß im Gefängnis, weil er sich selbst von der Truppe beurlaubt hatte. Nach dem Tod seines Bruders schien Leon sein Leben in den Griff zu bekommen. Er heiratete Christine Ann, sie bekamen 6 Kinder und er arbeitete als Kurier für Banken. Er hatte gute Absichten auch, so zwischendrin. Die waren zwar nicht so verlässlich, aber sie waren schon auch da. Er hatte ja irgendwie nie so ein Zuhause gehabt. Bis dann mit der Christine, aber da, die haben dann auch miteinander angefangen, Alkohol zu trinken. Da ging es dann eben auch gleich so weiter, wie er es beim Vater und der Mutter gelernt hat. Der kannte das nicht, dass man nett ist miteinander, dass man da ist füreinander. Nach der Trennung von seiner Frau stürzt sich Leon wieder ins alte, vertraute Dealerleben mit der neuen Droge Kokain. Seine Crack-Sucht nimmt beängstigende Formen an, bis er Ende der 90er Jahre endlich mit Hilfe eines Freundes den Entzug in L.A. schafft. Dann traf ich Jasmin, fing an Musik zu spielen, weil ich nicht mehr auf dem verdammten Crack war. Ich betrachte mich als clean, auch wenn ich noch trinke. Ich fing mit der Musik an. Jasmin erlaubte mir, Gitarre zu spielen. Ich fing mit dem Malen an. Sie nervte mich nicht, ich spielte Gitarre. Stimmt, weil wir waren ja verliebt. Da hat er von einem Freund von mir, mit dem ich in der Rehab war, der hat ihm eine Gitarre geschenkt und hat ihm gesagt, spiel doch mal was. Und das habe ich in dem Moment sofort gemerkt, dass er das gar nicht kann. Er saß immer so da und hat sie so gehalten, die Gitarre, so wie ein Baby. Und ich finde, er ist phänomenal talentiert. Als Musiker, als Gitarrespieler, als Keyboardspieler, weil ich weiß einfach, dass er nie übt. Also alles das, was er macht, das hat er irgendwie so gelernt auf der Bühne quasi. Leon ist wie jeden Morgen gegen 9 aus dem Office zurückgekehrt, in bester Stimmung. Hello, good morning, baby, how are you? Und dann gleich in die Küche, um sich sein geliebtes Frühstück zu machen. Eier und Würstchen. Das Office, habe ich herausgefunden, liegt um die Ecke am Hillhurst Ave und hat ab 6 a.m. geöffnet. An seinem gewaltigen, chromblitzenden Tresen sind des Öfteren auch Musiker nach einem Auftritt anzutreffen. Jetzt ist er nach oben, um sich ein bisschen auszuruhen. Auf weitere Interviews hat er offensichtlich keine Lust mehr. Und was mache ich jetzt mit meinen noch unbeantworteten Fragen? Aber da kommt er doch wieder runter und hat seine Gitarre mitgebracht. Walk up this morning. How to do an interview. Vielleicht sollte ich ihn einfach mal nach seiner Musik fragen, nach seiner eigenen. 2000 gründete er die Leon Hendrix Band und brachte ein Album heraus. You know, I try to not do no Jimmy. Ich will nicht Jimmys Musik nachahmen, sondern auf eigenen Füßen stehen. Die Songs, die ich schreibe, gehen mehr in die Richtung Mellow Rock, Pop Rock, viel Blues, Ethno Blues. Und die Leute mögen es. Als ich jetzt in Europa, in Deutschland war, sind sie für meine CDs angestanden. Leute, die ein Autogramm von mir auf meiner CD wollen, die meine CD kaufen. Oh my God, you bought my CD! So I was pretty happy. I'm having a good fucking time right now in my old age. Come on. It's like a blessing. Happy man. Das war unser letztes Interview. Am nächsten Tag ist er nach Seattle zu Randy Hansen verschwunden, seinem Jugend- und Musikerfreund, den er wie einen Bruder liebt. Ich hatte dich gewarnt, sagt Jasmin. Bei Leon weiß man nie, wann er wieder weg ist. Jimmy and Me, zu Besuch bei Leon Hendrix in Los Angeles. Eine Sendung von Renate Maurer aus dem Jahr 2012. Realisation Klaus-Dieter Hesse, Nadine Kettler, John Kohl, Stefan Roschi und Reinhold Weiser. Regie Günther Maurer, Redaktion Elinor Krogmann.